Sie hören die Information am Morgen im Deutschlandfunk. Für die Bundesregierung ist die Migration das wichtigste Thema der Gegenwart. Die Regierung rechnet inzwischen damit, dass rund 800.000 Menschen in diesem Jahr von dem Asylrecht Gebrauch machen werden, das die Mütter und Väter aus guten Gründen im Grundgesetz festgeschrieben haben. Man kann vor Überfremdung, Islamisierung oder anderen vorgeblichen oder tatsächlichen Übelständen warnen. Man kann in multikultureller Vorfreude die Arme ausbreiten. Man kann aber auch den Verstand einschalten und alles dafür tun, dass diese Menschen zu ihrem und zum Nutzen des Landes aufgenommen werden. Das heißt, verhindern, dass wir bald über weitere Ghettos, Parallelgesellschaften und verlorene Generationen reden müssen. Keine Frage, dass der Staat jetzt auch auf die Bürgerinnen und Bürger angewiesen ist. Auf viele Menschen ist Verlass. Über zahlreiche Initiativen, Organisationen, spontane Hilfe einzelner Personen von Verbänden der Kirchen haben wir in diesem Programm berichtet. Ein Blick ins Internet offenbart aber auch einen anderen Zeitgeist. Im Studio ist Thorsten Gerald Schneiders, unser Kollege aus der Nachrichtenredaktion. Herr Schneiders, wie wird im Netz über die Menschen geschrieben, die in Deutschland Sicherheit oder ein besseres Leben zu finden hoffen? Um es gleich vorweg zu sagen, es wird nicht nur gehetzt. Es wird auch viel Positives im Internet über Flüchtlinge geschrieben. Aber es gibt eben auch unfassbare Kommentare und da kennt das Spektrum im Grunde keine Grenzen. Ich darf mal einige Sachen zitieren. Zum Beispiel schreibt einer: Sachsen macht's richtig, raus mit diesem Schweinepack. Oder jagen und in die Zelle das Pack. Es geht aber auch noch konkreter. Einer meint umbringen und verbrennen. Ein anderer: ich verstehe nicht, warum man diesen Flüchtlingswahn nicht beendet, indem man alle abschießt, sobald sie sich der Grenze nähern. Ein weiteres Beispiel: einfach auf jedes Flüchtlingsboot ein Sidewinder-Rakete abfeuern. Oder Gas rein, bis Ruhe ist. Gerade gestern gab es wieder mal eine Bildmontage, die zeigt den Eingang des Vernichtungslagers Auschwitz. Und anstelle des geschwungenen Schriftzugs "Arbeit macht frei" steht über dem Eingang "Asylantenheim". Und dazu die Aussage: wir haben wieder geöffnet. Herr Schneiders, Hetze, Gepöbel und so weiter kennen wir auch aus vergangenen Beispielen. Radikalisiert sich im Netz die Sprache bei Themen, die stark polarisieren? Definitiv, Herr Heinemann. Also persönliche Beleidigungen können in Diskussionen immer vorkommen. Aber wenn es um bestimmte Themen geht, nimmt das zum Teil eben diese abscheulichen Ausmaße an, die ich zitiert habe. Das hat bei weitem nicht erst mit dem Thema Asyl oder Flüchtlinge angefangen, sondern das ist nur ein neuer Höhepunkt, den man hier beobachten kann. Sie brauchen im Grunde genommen auch nur bei jüdischen Organisationen nachzufragen, was die seit Jahren für Post bekommen, auf dem normalen Wege. Aber wenn Sie zum Beispiel ins Internet gucken, haben Sie auch denken Sie auch, dass das Phänomen viel älter ist. Dort kann man zum Beispiel seit mehr als 10 Jahren beobachten, wie vor allen Dingen gegen Muslime und deren Religion gehetzt wird. Dann ab 2011 spielte zum Beispiel der Syrien-Konflikt eine große Rolle, hat viel Hass produziert, je nachdem, auf welcher Seite man steht, pro Assad, pro Russland oder auch pro gemäßigte Rebellen, pro Westen. Und im vergangenen Jahr natürlich die Ukraine-Krise bzw. der Ukraine-Konflikt, der ähnlich viel an Hass und Hetze produziert hat. Kann man die Stimmung im Netz übertragen auf die Lebenswirklichkeit? Oder anders gefragt, ist speziell das Netz ein Tummelplatz für Radikale? Nein, so würde ich nicht sagen. Das Netz ist aber eine Art Keimzelle. Hier finden Menschen leicht zueinander. Hier kann man extremistische Ansichten leicht äußern und erhält sofort ein Feedback. Man bekommt, wenn man Zustimmungen bekommt, wächst das Selbstbewusstsein. Jedes Mal, wenn jemand "gefällt mir" klickt, wird bei manchen eben das Ego aufpoliert. Und so finden sich Gruppen von Gleichgesinnten zusammen und werden größer und mutiger. Aber erst richtig groß werden solche Bewegungen, solche Internetbewegungen, wenn sie sich auf die Straße begeben, sozusagen den Sprung ins echte Leben schaffen. Das hat man bei Pegida beobachten können. Pegida hat im Grunde genommen 1:1 die Äußerungen auf die Straße getragen, die Jahre zuvor eben schon im Internet gang und gäbe waren. Ein anderes Beispiel sind die Salafisten. Auch die gibt es dann seit 10 Jahren im Internet und dort wird Propaganda betrieben. Und im großen Stil haben wir als Bevölkerung aber erst Aufmerksamkeit genommen, als die sich auf die Straße begeben haben. Beispielsweise mit dieser Koranverteilaktion Lies. Inwiefern ist das Netz für Radikale besonders reizvoll? Na, aus mehreren Gründen. Wie gerade schon angedeutet, man findet leichter Gesinnungsgenossen, man bekommt mehr Feedback. Früher am Stammtisch saßen einem vielleicht 4, 5 Leute nickend zustimmend gegenüber. Heute bekommt man innerhalb von Sekunden hunderte Likes für eine entsprechend radikale Aussage. Und was natürlich der Hauptaspekt im Grunde genommen ist, ist der Schutz der Anonymität. Man gibt sich einen falschen Namen. Anstatt des echten Porträts stellt man irgendwelche anderen Bilder rein oder Grafikfiguren. Anonymität ist also von daher immer noch wichtig, auch wenn man beobachten kann, dass zunehmend mehr Menschen mit ihrem Klarnamen, mit ihrem echten Namen Hetze und Hass verbreiten. Aber die Anonymität ist im Internet immer noch so eine Art Versuchslabor, wo man eben mal austesten kann, wie die eigenen extremen Äußerungen ankommen, wo man seinen Frust, seine Wut ausleben kann, ohne sich in allzu große Gefahr zu begeben, im echten Leben dafür abgestraft zu werden.